ich hab 10 Schwänze. Runden tragen sie rum. Ich tanz mit deiner Frau, guckst wie ein geschlagener Hund. Du redest scheiße, als hättest du dein Arsch in deinem Mund. Ich bin kein Krimineller, Spaß, doch deine Frau leg ich um. Hör das hier, wenn du trainierst, deinen Arm anspannst. KIZ, Rap ist ein Ahnenkampf. Und Rap braucht kein Abitur, Rap ist nur ein Fließbandjob. Ich mach Track um Track, genieß mein Job. Keine Märchen, mein Freund, ich bin kein Bruder Grimm. Ich bin zwei Mann in einem, wie die Stieber-Twins. Ich komm aus meiner Hütte, mal schauen, ob ich heute ficke. Es ist Abend, Zeit zu jagen, ich brauch etwas in meinem Magen. Wenn ich in den Club komm, stichst du deiner Frau die Augen aus. Stress ist wie Flyer verteilen, mein Freund, wir tragen's draußen aus. Ich schlage vor, du tötest dir Mut an. Kriegsbemalung, wir schmieren uns unsere Klöten mit Blut an. Jeder möchte gerne mal mit uns chillen, doch keiner von euch kann es sich leisten. Keiner kann unsere Mucke verstehen, wir gehen mal lieber noch eine Runde ins Eis. Denn du nackt vor der Tür, ich plus zwei auf der Gästeliste. Muss mit Headset rappen, weil ich deine beiden Schwestern fiste. Ihr macht Rap mit den Händen, ich karate mit dem Mund. Ich komm mit zu jedem Stress und mach Party ohne Grund. Ich hab das Gefühl, euer Album zu verkaufen wird schwer. Außer vielleicht als Entspannung Schmuckel, denn es rauscht wie das Meer. Nimm bitte dieses Lächeln aus deinem Gesicht und die Hand aus meiner Potte. Ich wette mit euch um euer Leben, wir sind bekannt innerhalb einer Woche. Tanz, tanz, als wär Geld in deinem Schlipper. Tanz, tanz, wenn du hast Schulden beim Ticker. Tanz, tanz, als wärst du Rem, Rem. Wir brauchen kein Wasser, lass den Mutterficker brennen. Tanz, tanz, als wär Geld in deinem Schlipper. Tanz, tanz, wenn du hast Schulden beim Ticker. De ce que tu portes sur toi, je m'en bats de ce que tu penses de moi. Je n'ai pas de temps, j'ai tant de choses à faire. Mon rap est l'ambiance, 23 heures de guerre. T'as trouvé ton style, rapper sans flow, sans profil. T'as raté les années 80 à flot à ta vitesse de nos jours à 20. Coupe-moi les mains et je touche ton niveau. Coupe-moi les fils, je rappe sans micro. Tu ne trouves pas quoi écrire, je ne trouve pas de feuilles vides. Si t'es old school, t'es trop jeune. Si t'es old school, t'es trop vieux. Pour le clash, passe le mic, c'est mieux. Tu ne peux pas abattre tes quatre couilles en feu. Tanz, wenn du hast Schulden beim Ticker. Tanz, tanz, als wärst du Rem, Rem. Wir brauchen kein Wasser, lass den Butterficker brennen. Tanz, tanz, als wär Geld in deinem Schlipper. Tanz, tanz, wenn du hast Schulden beim Ticker. Tanz, tanz, als wärst du Rem, Rem.